Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung richteten ausländische Prominenten Telegramme und Briefe an Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen sind die Parteichefs verschiedener Länder, darunter der Generalsekretär des ZK der KP Nepals Marxismus-Leninismus, der Vorsitzende der KP Deutschlands, die Vorsitzende der Friedens- und Einheitspartei Russlands, der Generalsekretär des Volksvereins Regenbogen-Guineas und der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, die hochrangigen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise in verschiedenen Ländern wie in China, Malaysia, Dänemark, Weißrussland, Libyen, Benin, Brasilien und Peru und die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Gesellschaften und der Organisationen zur Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und für Freundschaft mit der DVJK. Sie betonten in den Telegrammen und Briefen die revolutionären Verdienste des Genossen Kim Il-sung, der die unvergängliche Juche-Ideologie begründet und die koreanische Revolution und die Sache der Souveränität der Welt klug geleitet habe, seien unsterblich. Der Zentralvorstand der Volkspartei Kambodschas schickte dem ZK der Partei der Arbeit Koreas ein Telegramm.